Erster Darius der Meder übernahm die Herrschaft über das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Zweiter Darius entschied sich, 120 Statthalter über sein ganzes Reich einzusetzen, damit sie die Verwaltung in den verschiedenen Gebieten übernahmen. Dritter erstellte drei hohe Beamte über diese Statthalter, wobei Daniel einer von ihnen war, damit der König keine Verluste erlitt und alles ordentlich ablief. Vierter Daniel zeichnete sich bald vor allen anderen Beamten aus, weil er einen außergewöhnlichen Geist besaß, weshalb der König plante, ihn über das gesamte Reich zu setzen. Fünfter deshalb suchten die anderen Beamten nach einem Grund, um Daniel wegen seiner Amtsführung anzuklagen, aber sie fanden keine Fehler oder Nachlässigkeiten an ihm. Sechster schließlich sagten diese Männer, dass sie niemals einen Grund für eine Anklage gegen Daniel finden würden, außer es ginge um seine Religion. Siebter daraufhin gingen diese Beamten gemeinsam zum König und sprachen, O König Darius, wir wünschen dir ein langes Leben, acht. Sie schlugen vor, dass der König ein Gesetz erlassen sollte, wonach jeder, der in den nächsten 30 Tagen zu einem Gott oder Menschen außer dem König betet, in die Löwengrube geworfen wird. Neunter sie baten den König, diesen Befehl schriftlich zu bestätigen, damit er nach dem Gesetz der Meder und Perser gültig blieb und nicht mehr geändert werden konnte. Zehnter König Darius stimmte diesem Vorschlag zu und unterschrieb das Dokument mit dem entsprechenden Verbot. Elfter obwohl Daniel wusste, dass das Gesetz unterschrieben war, ging er in sein Haus und betete wie gewohnt dreimal täglich bei offenem Fenster in Richtung Jerusalem. Zwölfter die Männer beobachteten ihn heimlich und fanden Daniel tatsächlich dabei, wie er zu seinem Gott betete und ihn um Hilfe anflehte. 13. Danach traten sie vor den König und fragten ihn, ob er nicht ein Verbot unterschrieben habe, das Gebete an andere Götter oder Menschen unter Strafe stellt. 14. Sie berichteten dem König, dass Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, das Gesetz missachtet habe, da er weiterhin dreimal am Tag seine Gebete verrichte. 15. Als der König das hörte, war er sehr traurig und versuchte bis zum Sonnenuntergang, einen Weg zu finden, um Daniel vor der Strafe zu retten. 16. Doch die Männer erinnerten den König daran, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein königliches Verbot jemals wieder rückgängig gemacht werden darf. 17. Schließlich gab der König den Befehl, Daniel in die Löwengrube zu werfen, wobei er zu ihm sagte, dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten, 18. Man legte einen großen Stein auf die Öffnung der Grube und der König versiegelte ihn mit seinem Ring, damit an der Lage Daniels nichts geändert werden konnte. 19. Der König kehrte in seinen Palast zurück, wo er die ganze Nacht fastete und keine Unterhaltung annahm, weil er vor Sorge keinen Schlaf fand. 20. Früh am nächsten Morgen, als es gerade hell wurde, stand der König auf und eilte so schnell wie möglich zur Löwengrube. 21. Als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit trauriger Stimme und fragte, ob sein Gott ihn vor den Löwen habe retten können. 22. Da antwortete Daniel dem König und wünschte ihm, dass er ewig leben möge, während er aus der Grube sprach. 23. Er erklärte, dass Gott seinen Engel gesandt habe, um die Mäuler der Löwen zu schließen, weil er vor Gott unschuldig sei und auch dem König nichts Unrechtes getan habe. 24. Der König war überglücklich und ließ Daniel aus der Grube holen, an dem keine einzige Verletzung gefunden wurde, weil er fest auf seinen Gott vertraut hatte. 25. Auf Befehl des Königs wurden dann die Männer, die Daniel beschuldigt hatten, zusammen mit ihren Familien in die Grube geworfen, wo die Löwen sie sofort angriffen. 26. König Darius schrieb daraufhin an alle Völker und Nationen auf der ganzen Erde und wünschte ihnen, dass es ihnen gut ergehen möge. 27. Er ordnete an, dass alle Menschen in seinem Reich den Gott von Daniel ehren sollten, weil er der lebendige Gott ist, dessen Herrschaft niemals enden wird. 28. Er ist derjenige, der rettet und befreit, indem er Wunder im Himmel und auf der Erde tut, so wie er Daniel aus der Macht der Löwen befreit hat. 29. Daniel blieb während der gesamten Regierungszeit von Darius und auch unter dem Perserkönig Cyrus erfolgreich und angesehen.